Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. In dieser Nacht hatte Gustav von Aschenbach einen furchtbaren Traum. Angst war der Anfang, Neugier und Lust. Seine Sinne lauschten. Von weit her näherte sich Getümmel, Getöse und dumpfes Donnern. Schrilles Jauchzen dazu und Geheul, grauenhaft süß übertönt von ruchlos beharrlichem Flötenspiel, welches auf schamlos zudringliche Art seine Eingeweide bezauberte. Aber er wusste ein Wort, dunkel, doch das benennend, was kam. Dionysos, der fremde Gott. Fellbehangene Weiber mit nackten Brüsten tobten über das Feld mit taumelndem Rundtanz. Männer mit Bockshörnern über der Stirn schlugen wütend auf Pauken, schwangen stiebende Fackelbrände. Dann endlich ward das obszöne Symbol, ein riesiger Phallos aus Holz, enthüllt. Da heulten sie zügelloser die Losung. Mit Schaum vor dem Munde reizten sie jetzt einander mit geilen Gebärden, tobten sodann in grenzenloser Vermischung, lachend und keuchend dem Gotte zum Opfer. Was steckt hinter dieser makabren Traumvision, wie Thomas Mann sie in seiner berühmten Novelle »Der Tod in Venedig« heraufbeschwor? Was dachte sich der Schriftsteller dabei, als er Dionysos, den griechischen Gott des Weines und des Rausches, zum Dämon erotischer Dekadenz stilisierte? Stark unter dem Einfluss der Psychoanalyse Sigmund Freuds versuchte Thomas Mann, die, wie er sich ausdrückte, Triebhaftigkeit der menschlichen Natur auszudeuten. Als Autor vor die Herausforderung gestellt, dieses Phänomen metaphorisch darzustellen, griff er auf Beschreibungen des uralten Dionysos-Kults im alten Griechenland zurück. Hatte Thomas Mann doch wahre Schauergeschichten über diesen heidnischen, lange versunkenen Kult gelesen. Da war von beschwörenden Fruchtbarkeitsritualen die Rede, von schockierenden Sexualpraktiken und mysteriösen Phallos-Prozessionen. Die Abgründe des Menschen, seine Nachtseite und seine animalischen Obsessionen, all das fand der Dichter geradezu mustergültig in diesen Ausführungen wiedergespiegelt. Susanne Gödde, Professorin für griechische Philologie an der LMU in München, über die wahren Hintergründe für diese kultischen Handlungen. Zum Beispiel erzählte man sich in der Antike die Geschichte, dass Dionysos, als sein Kult in Athen eingeführt werden sollte, abgelehnt wurde von den Athenern. Die Athener fanden seinen Kult zu gefährlich. Dafür hat er sie bestraft, nämlich mit einer Geschlechtskrankheit. Und um Dionysos wieder zu versöhnen, haben sie hölzerne Phalloi gebaut und diese als Kultobjekt für Dionysos verwendet. Was aber hat es mit all den zügellosen Lustbarkeiten auf sich, über die in den alten Quellen berichtet wird? Mit all dem liebestollen Furor, von den alten Griechen auch heilige Raserei genannt? Ja, ein besonders faszinierendes und vielfältig gedeutetes Thema ist natürlich der dionysische Wahnsinn, der im Griechischen Mania heißt und Teil eines bestimmten Kultfestes ist. Die Frauen sind in die Berge gezogen und haben dort rituell Dionysos gefeiert. Sie haben das getan mit Tänzen, mit körperlicher Ekstase, also wir nennen das Raserei, Rennen, Umherschwärmen und eben auch ekstatischer Tanz. Und dieser Tanz hatte eine beglückende Wirkung. In diesem Tanz, so vermutet man, haben diese Frauen eine besondere Nähe zu Dionysos empfunden. Sie glaubten dann, dass Dionysos unter ihnen sei. Und das ist auch etwas Besonderes des Gottes Dionysos, dass er mit seinen Kultanhängern mitfeiert und nicht ein entrückter Gott ist, der oben auf dem Olymp lebt und nur zuschaut. Die Quellen berichten davon, dass während dieser Ekstase diese Frauen, die ja auch als Mänaden bezeichnet werden, bei lebendigem Leibe Tiere zerrissen und dann das Fleisch dieser Tiere roh gegessen haben. Diese gewaltsamen Handlungen nun sind eben Ausdruck eines totalen Kontrollverlustes während dieses Rituals. Man könnte vielleicht auch sagen, sie sind Ausdruck einer Verwandlung. Man ist plötzlich nicht mehr derselbe. Man tut Dinge, die man als Mensch eigentlich nicht tut. Und insofern haben wir hier eine starke Verwandlung hin zum Animalischen. Oder eben, wenn man so will, auch hin zum Göttlichen. Man sollte vielleicht auch noch sagen, dass es nicht ganz klar ist, ob es ausschließlich Frauen waren, die an diesen Festen teilnahmen. Und die Tatsache, dass Sexualität und Erotik eine sehr prominente Rolle spielte, legt eben auch nahe, dass Männer und Frauen beteiligt waren. Einem Mythos zufolge soll Dionysos einst von weit her aus dem fernen Indien nach Griechenland gekommen sein. Nymphen vom Berge Nysa hätten ihn dort großgezogen. Von hier aus habe der Weingott schließlich seinen triumphalen Siegeszug rund um die Welt angetreten. Tatsächlich spielte der fremde Gott, wie Dionysos seiner exotischen Herkunft wegen genannt wurde, in der Götterwelt der alten Griechen so etwas wie die Rolle eines Newcomers. Denn ursprünglich, als die Olympier ihre große Tisch- und Bettgemeinschaft bildeten, war ein Weingott nicht dabei. Folglich becherten sie bei ihren legendären Trinkgelagen auch keinen Rebensaft, die Götter tranken Nektar. Und sie nährten sich von Ambrosia, der Speise, die Unsterblichkeit verlieh. Auch um die Geburt von Lyäus, dem Sorgenbrecher, wie man Dionysos bei Wein, Weib und Gesang gerne rief, rankt sich eine Vielzahl von Sagen und Mythen. Die wohl bekannteste Geburtsversion ist die, dass er der Spross einer Sterblichen und des Obergottes Zeus sei. Ausgangspunkt dabei war, wie so oft in der griechischen Mythologie, eine Amour-Fou. Risiken und Nebenwirkungen inklusive, wie der populäre Altertumsforscher Karl Kerenyi zu erzählen weiß. Der Überlieferung nach hatte Zeus auch eine geheime Liebschaft mit Semele, der Tochter des Königs Kadmos von Theben. Freilich bezirzte der göttliche Lover seine schöne Bettgespielin stets nur in Menschengestalt. Bis es zur Katastrophe kam. Denn Hera, die Gattin des treulosen Göttervaters, kam dem Techtelmechtel bald auf die Schliche. Eifersüchtig sann Hera auf Rache. Verkleidet suchte sie ihre junge Konkurrentin auf und überredete Semele, sie möge sich von Zeus einen Liebesbeweis erbitten, nämlich den, dass er sich ihr in seiner wahren Gestalt zeigen möge. Vergebens flehte der Gott Semele an, von diesem törichten Wunsche zu lassen. Als er ihr dann als Blitz erschien, verbrannte die unglückliche Königstochter. Erst jetzt bemerkte Zeus, dass seine tote Geliebte von ihm schwanger war. Für den allmächtigen Weltenlenker war das kein Problem. Zeus aber rettete die Leibesfrucht der Semele. Er brachte sich einen tiefen Schnitt in seinen Schenkel bei und nähte den Fötus dort ein, damit Hera seiner nicht habhaft werden konnte. Als die Zeit reif war, öffnete er den Schenkel wieder und gebar den kleinen Dionysos. Der Weingott führte daher auch den Beinamen der zweimal Geborene. Homer, Ovid, Vergil, Hölderlin, Goethe. Die Namensliste berühmter Dichter, die sich von Dionysos inspirieren ließen, ist lang. Ebenso die der bildenden Künstler. Caravaggio, Rubens oder Rembrandt, große Meister der Renaissance, haben den sinnesfreudigen Weingott immer wieder gemalt. Zu den eindrucksvollsten antiken Darstellungen von Dionysos zählt ein attisches Vasenbild aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Geradezu mustergültig zeigt es den Weingott mit seinem buntscheckigen Gefolge. Dionysos, ein athletisch gebauter Jungspund, nimmt die Bildmitte ein. Bekleidet mit einem Pantherfell, auf einem Wagen stehend, der von einem Tigergespann gezogen wird. In seinen Händen hält er die für ihn typischen Attribute, den mit Efeu umrankten Thyrsosstab und den Kantaros, ein Trinkgefäß für den Wein. Trunksüchtige Fabelwesen, halb Mensch, halb Pferd, Satyren genannt, flankieren ihn. Es sind Wald- und Berggeister, welche die Fruchtbarkeit der ungebändigten Natur verkörpern. Auch weibliche Anhänger hat der imposante Gott. Entfesselt tanzende Frauen, mit wilder Haarmähne, in Hirsch- oder Fuchsfelle gehüllt und umgürtet mit Schlangen, die Menaden oder auch die Rasenden genannt. Ihnen folgt ein illustres Duo. Priapos, ein lüsterner Fruchtbarkeitsgott, geradezu unverschämt stellt er sein übergroßes, erigiertes Geschlechtsteil zur Schau. Und Pan, der griechische Hirtengott. Mit Bockshörnern und Bocksfüßen ausgestattet, am ganzen Leibe zottig behaart, schweift dieser Lustmolch und Schalk der Sage nach durch die Wälder und stellt dabei gerne den Nymphen der Berge und Bäume nach. Der tattrige Glatzkopf Silenos beschließt den übermütigen Reigen. Wiewohl ein Tollpatsch und ausgemachter Trunkenbold, gilt er als Mentor und Ziehvater des Dionysos. Da er nach dem fröhlichen Weingenuss oft unsicher auf den Beinen ist, reitet Silenos stets auf einem Esel mit. Mal heiter burlesk, mal lehrreich, mal herrlich skurril. So präsentieren sich all die witzigen Anekdoten, welche in Gustav Schwabs berühmtem Buch »Die schönsten Sagen des klassischen Altertums über den findenreichen Weingott« zu finden sind. Wie etwa auch die Geschichte von Dionysos und dem König Midas. Einmal wurde Silenus vermisst. Bauern fanden den betrunken vor sich hin schlummernden Alten und brachten ihn zu ihrem König Midas. Der nahm ihn wohl auf und bewirtete ihn 10 Tage und Nächte lang. Alsdann brachte man ihn zurück zu Dionysos. Erfreut, seinen alten Zechkumpan wiederzuhaben, forderte der Gott den König auf, sich eine Gabe von ihm zu erbitten. Da sprach Midas: »So schaffe, großer Dionysos, dass alles, was ich berühre, sich in glänzendes Gold verwandelt.« Der Gott bedauerte, dass Midas keine bessere Wahl getroffen hatte, doch gewährte er ihm seinen Wunsch. Midas eilte fröhlich hinweg. Er brach einen Zweig von einer Eiche und siehe, er verwandelte sich in Gold. Rasch hob er einen Stein auf. Der Stein wurde zum funkelnden Goldklumpen. Außer sich vor Freude befahl Midas jetzt seinen Dienern, ihm ein Festmahl zu bereiten. Doch wehe, er griff nach dem Brote, es wurde zu Gold. Überreich war Midas und zugleich ärmer als der ärmste Bettler, denn er drohte zu verhungern. Voller Angst hob er die Hände zum Himmel empor und flehte: »Vater Dionysos, verzeih mir Toren, erbarme dich.« Dionysos erhörte den armen König. Er machte den ganzen Zauber wieder rückgängig. Allein es war nicht die letzte Dummheit, welche Midas beging. Geschwätzig wie er war, beleidigte er eines Tages auch Apoll, einen anderen Promi im griechischen Götterkabinett. Zur Strafe wuchsen dem unbelehrbaren König Eselsohren. Von einer ganz anderen Seite, nämlich als unbarmherziger, rachsüchtiger Gott, zeigt Dionysos sich bei seiner Entführung durch die tyrrhenischen Piraten. Während der Überfahrt nach der Insel Naxos wurde Dionysos von Seeräubern gefangen genommen, die ihn in Italien als Sklaven verkaufen wollten. Doch siehe, plötzlich fielen dem jungen, schönen Gefangenen die Fesseln von den Händen. Weinreben und Efeu wuchsen aus dem Schiff und rankten sich um den Mast. Mit Entsetzen erkannten die Schiffer, dass sie sich an einem Gotte vergriffen hatten. Zitternd vor Angst sprangen sie ins Meer. So wie sie aber das Wasser berührten, wurden sie zu Delfinen. Wie Dionysos als göttlicher Verführungskünstler ein sprödes Weib durch Wein gefügig macht, auch das steht bei Schwab zu lesen. Einmal war Dionysos in Liebe entflammt für die Nymphe Nicea. Unentwegt war er deshalb hinter der Schönen her. Die aber wollte nichts von ihm wissen. Eines Tages beobachtete er, wie die betörende Sirene an einem Bache kniete, aus dem sie gerade Wasser trinken wollte. Das Schlitzohr Dionysos reagierte prompt. Im Nullkommanichts verwandelte er das Wasser in dem besagten Flüsschen in aromatischen Wein. Die Kleine bekam einen Schwips und schon hatte der alte Filou mit seinem Objekt der Begierde leichtes Spiel. Wiewohl Dionysos also ein, heute würde man sagen, Playboy war, der gern mal über die Stränge schlug, wiewohl er quasi von Berufswegen ein notorischer Trinker und, wie es heißt, mit Wahnsinn geschlagen war, der Gott des Weines, kaum zu glauben, war verheiratet. Sogar mit einer Sterblichen. Ihr Name war Ariadne. Dionysos hatte sie Theseus ausgespannt, einem athenischen Prinzen und kampferprobten Superhelden. Immerhin hatte Theseus den Minotauros, das gefürchtete Ungeheuer im Labyrinth von Knossos, getötet. Die Geschichte wird so erzählt, dass Theseus Ariadne auf Naxos verlassen habe und sie fortan die Geliebte des Dionysos ist. Das ist natürlich für eine antike Frau ein guter Tausch, denn Dionysos ist ein wunderbar erotischer Gott, der sie hier leicht verführen kann und seinen sterblichen Konkurrenten Theseus ausstechen kann. Eine ungleich ernsthaftere Rolle, nämlich die eines Erlösergottes, spielte Dionysos bei einer Art Geheimkult, ähnlich dem berühmten Mysterienkult von Eleusis. Durch ein Initiationsritual ließ der Einweihungswillige seinen alten Zustand hinter sich. Wandelte er sich dadurch doch, wie man damals glaubte, zum Neophytos, zum neuen Menschen, Und nicht nur das, den Eingeweihten wurde sogar die Hoffnung auf Wiedergeburt in Aussicht gestellt. Gleichsam wie Phönix aus der Asche würden die Erlösten, so hieß es, im Jenseits vom Tode auferstehen und ein seliges, ja zur Gottheit erhobenes Leben führen. Wie ein Lauffeuer hatte sich diese gewagte metaphysische Hypothese in der antiken Welt verbreitet. Nicht zuletzt deshalb, weil sie gewissermaßen esoterische Qualität besaß. Stand sie doch in denkbar großem Unterschied zu den seit Homer tradierten Jenseitsvorstellungen, wo die Seelen der Toten in der Unterwelt, im Hades, ein traurig schattenhaftes Dasein fristeten. Susanne Gödde sieht sogar eine gewisse Nähe zwischen dem Dionysos-Kult und dem Christentum. Die Mysterienkulte versprachen ein glückliches Jenseits. Und diese Seligkeit im Jenseits hat natürlich gewisse Anklänge an etwa christliche Paradiesvorstellungen. Es gibt aber einen ganz markanten Unterschied zwischen beiden Institutionen. Bei den antiken Mysterien wurden die Menschen eben nicht, wie es im Christentum immer wieder heißt, vom Bösen erlöst. Es gab also nicht die Vorstellung einer Ursünde. Jeder konnte sich einweihen lassen. Er wurde dafür nicht von einer Sünde befreit, sondern ihm wurde unabhängig von seiner moralischen Güte diese Seligkeit im Jenseits versprochen. Aufsehenerregende Entdeckungen der modernen Archäologie legen nahe, Dionysos muss im antiken Griechenland ungemein populär gewesen sein. Dionysos gilt natürlich ganz besonders prominent als Gott des Theaters. Was den seinerzeitigen Hype um den Weingott, so Susanne Gödde, wohl am besten erklärt. Jetzt kann man sich fragen, warum war das große Theaterfest, was einmal jährlich in Athen stattfand, nun ausgerechnet ein Dionysos-Fest und nicht ein Fest der Athener oder ein Fest des Poseidon? Und die einfachste Antwort ist, dass Dionysos uns begegnet, unter anderem auch als Gott der Maske. Er wurde in Gestalt der Maske verehrt. Das ist vielleicht zunächst mal die Verbindung zwischen Dionysos und dem Theater, die ganz offensichtlich ist. Darüber hinaus kann man versuchen zu rekonstruieren, dass das Theater aus dem Dionysos-Kult entstanden ist, dass also in der Frühzeit kleine Theateraufführungen stattfanden, kleine Spiele, vor allem Tanz natürlich eine wichtige Rolle spielte, möglicherweise die Satyren, die Mänaden, also das Gefolge des Dionysos, hier dargestellt wurden von Schauspielern. Auf jeden Fall bietet es sich an, eine Linie zu ziehen von frühen kultischen Tänzen hin zum späteren Theater. Allerdings, der Weingott stand nicht nur in früheren Zeiten hoch im Kurs. Mit all seinen facettenreichen Funktionen und Eigenschaften übte er auch eine starke Faszination auf das Lebensgefühl der Moderne aus. In dem dionysisch eingefärbten, will heißen für alles sinnliche, irrationale, besonders empfänglichen Lebenskult des Fades Jekle etwa, wurde Dionysos gar zu einer Schlüsselfigur geistig-kulturellen Selbstverständnisses. Dichter wie Charles Baudelaire sahen deshalb im Sieg des Rauschhaften über die Vernunft einen Gegenpol zur christlichen Sinnenfeindschaft. Damit freilich nicht genug. Friedrich Nietzsche, damals quasi der Verfechter einer kulturkritisch gestimmten Lebensphilosophie, wollte Daseinsbejahung im Sinne des Dionysischen als den entscheidenden kulturellen Leitbegriff der Moderne verstanden wissen. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Auf die Spitze trieb dieses Denken der Dichter Hugo von Hofmannsthal in seinem Drama Elektra, wo sich die weibliche Hauptfigur gar mänadisch zu Tode tanzt. Die Götteraltäre von Zeus, von Pallas Athene oder Dionysos. Seit vielen Jahrhunderten schon sind sie vereinsamt und leer. Lange vorbei auch die Zeiten, als die antiken Götter die Sehnsüchte und Ängste der Menschen umspielten. Mal auf schmählich verlogene, mal auf anrührend illusionäre Weise. Und doch schlummert das Dionysische, die uralte Sehnsucht nach intensiven, rauschhaften Lebenserfahrungen, nicht auf geheimnisvolle Weise auch in uns heutigen fort? Ein Beispiel dafür gefällig? Voilà! Betrachten wir nur einmal aus dem Blickwinkel des Dionysischen das allseits beliebte Münchner Oktoberfest. Wo der Alkohol in Strömen fließt, wo das Männervolk krachledern, heißblütig, im Suff außer Rand und Band die Nacht zum Tage macht. Wo die Mänaden von heute aufreizend tätowierte, vollbusige Schönheiten im Dirndlrock ausgelassen auf den Tischen tanzen. Wo die Luft im Festzelt förmlich knistert. vom Wunsch nach hemmungsloser, freier Liebe. Kein Zweifel, an so viel dionysischer Sorglosigkeit hätte der lebenslustige Weingott seine helle Freude gehabt. Nur nicht an einem klitzekleinen Schönheitsfehler. Nicht der Wein ist es, der auf der Wiesen für Stimmung sorgt, sondern das traditionelle gute Münchner Bier. Sie hörten Dionysos, der Gott der leichten Sinne, von Rainer Firmbach. Regie Irene Schuck. Technik Daniela Röder. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Andreas Neumann. Eine Sendung von Radio Wissen.